1. Bittet den Herrn am Regen zur Zeit des Batrigens, den Word blitzen starken Regen senden, M. Jedem gewachs auf dem Feld wachstum zu ermöglichen. 2. Den die Horsgotter, Teraphim, gaben wertlos antworten und die Warsager hatten trugerisch visionen, sie sprachen lediglich leer traum aus und boten ner vergeblichen trost. Die Schild zogen die Menschen wie ein Herd am Herr und litten not, die niemand sie fertig. 3. Mein Zorn entbrannte über die Hirten und ich wurde die Anführer bestrafen, denn der Herr der Hirscheren hat sich seiner Herd, dem Hauser Judah, angenommen und sie zu seinem praktischen Kriegsfurt gemacht. 4. Aus ihnen wurde der Eckstein hervorgehen, aus ihnen der Zeltflock, aus ihnen der Kriegsbogen und aus ihnen all Anführer insgesamt. 5. Sie werden im Kampf wie Helden sein, die den Schmutz der Gassen zertreten und tapfer kämpfen, denn der Herr ist mit ihnen, so dass die feindlichen Reiter besiegt werden. 6. Ich werde das Haus Judah starken und dem Hauser Joseph Hilf bringen, ich werde sie zu Rückführen, denn ich habe Barmen mit ihnen und sie werden sein, als hat ich sie niemals verwerfen. Denn ich bin der Herr. Gott, und word sie erhoren. 7. Dann werden die Ephraimiten zu Helden werden und sich freuen, als hatten sie Wein getrunken. Keine werden die sehen und sich freuen, hus soll über den Herrn jubeln. 8. Ich word sie herbeirufen und versammeln, denn ich habe sie erlost, und sie sollen so zahlreich werden, wie sie es einst waren. 9. Ich word sie unter die Wolke sehen, doch selbst in den Fernsten Landen werden sie meine Gedenken, dort keine aufziehen und schließlich heimkehren. 10. Ich word sie aus Ägypten zu Rückführen und aus Assyr sammeln, ich word sie in das Land Gilead und den Libanon bringen, und es word nicht genig Platz für sie geben. 11. Sie werden das Ägyptisch Meer durch queren, und word das Meer der Wogen schlagen soiel tiefen des Nils ostrocknen. Das hochmutige so word gestürzt, und die koniglich marked word Ägypten verlassen. 12. Ich word sie durch den Herrn stark machen, und sie sollen sich seins namens rumen, sprich der Herr.